etwas vor das Rithaus, und es war frühe, und sie gingen nicht in das Rithaus, auch dass sie nicht unrein würden, sondern mussten essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und sprach: Was bringet ihr für Klagen wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wenn diesen Kindern können wir wieder hinein in das Rithaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder kommen's dir antwortete: Bin ich ein Jude, dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet, was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm, ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch eine Lust gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Juden König Lust gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Wir wissen, wissen nicht, wir wissen, sollten Barabbas, wir wissen, sollten Barabbas, Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Da nahm Pilatus Jesum und gab tut Gefährten rieken, in allen Stiegen, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche Wege, Wege, Stiegen, in allen Stiegen, der Himmel gleiche, der Himmel gleiche geht. Er wege, wie sein Mund gefällt, er wege, in allen Stiegen, der Himmel gleiche geht. Er wege, er wege, er wege, wie sein Blut gefällt, der Rücken, in allen Stiegen, in allen Stiegen, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche. Knechte flochten eine Krone von Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurkleid an und sprachen: Oh,

Wort hörete, führete er Jesum heraus und setzte sich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hartpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern um die sechste Stunde, und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie schrien aber:

würde die Schrift, die da saget, sie haben meine Kleider unter sie geteilet und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, Kleophas Weib und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah, den Jünger dabei ständen er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe, das ist dein Sohn. Darnach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Oh!

der Städte, daher gekreuziget ward ein Garten, und im Garten ein neu Grab, in welches niemand je gelegen war. Da selbst hinlegten sie Jesum, um des Rüstags willen der Juden,